Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Vierter Teil, 19. Buch, Teil 3. In dem vorhergehenden ist von dem Jünglingsalter zweier Männer die Rede gewesen, deren Andenken aus der deutschen Literatur- und Sittengeschichte sich nimmer verlieren wird. In gemeldeter Epoche jedoch lernen wir sie gewissermaßen nur aus ihren Irrschritten kennen, zu denen sie durch eine falsche Tagsmaxime in Gesellschaft ihrer gleichjährigen Zeitgenossen verleitet worden. Nunmehr aber ist nichts billiger, als dass wir ihre natürliche Gestalt, ihr eigentliches Wesen, geschätzt und geehrt vorführen, wie solches eben damals in unmittelbarer Gegenwart von dem durchdringenden Lavater geschehen, deshalb wir denn, weil die schweren und teuren Bände des großen physiognomischen Werkes nur wenigen unserer Leser gleich zur Hand sein möchten, die merkwürdigen Stellen, welche sich auf beide beziehen, aus dem zweiten Teile gedachten Werkes und dessen 30. Fragmente, Seite 244, hier einzurücken, kein Bedenken tragen. Die Jünglinge, deren Bilder und Silhouetten wir hier vor uns haben, sind die ersten Menschen, die mir zur physiognomischen Beschreibung saßen und standen, wie, wer sich malen lässt, dem Maler sitzt. Ich kannte sie sonst, die Edeln, und ich machte den ersten Versuch, nach der Natur und mit aller sonstigen Kenntnis ihren Charakter zu beobachten und zu beschreiben. Hier ist die Beschreibung des ganzen Menschen. Erstlich des Jüngeren. Siehe den blühenden Jüngling von 25 Jahren, das leicht schwebende, schwimmende, elastische Geschöpfe. Es liegt nicht, es steht nicht, es stemmt sich nicht, es fliegt nicht, es schwebt oder schwimmt. Zu lebendig, um zu ruhen, zu locker, um fest zu stehen, zu schwer und zu weich, um zu fliegen. Ein Schwebendes also, das die Erde nicht berührt. In seinem ganzen Umrisse keine völlig schlaffe Linie, aber auch keine gerade, keine gespannte, keine fest gewölbte, hart gebogene, kein eckichter Einschnitt, kein felsiges Vorgebirge der Stirn, keine Härte, keine Steifigkeit, keine zürnende Ruhigkeit, keine drohende Obermacht, kein eiserner Mut, elastisch reizbarer wohl, aber kein eiserner, kein fester, forschender Tiefsinn, keine langsame Überlegung oder kluge Bedächtlichkeit, nirgends der Raisonneur mit der festgehaltenen Waagschale in der einen, dem schwerte in der andern hand. Und doch auch nicht die mindeste Steifheit im Blicke und Urteile. Und doch die völligste Geradheit des Verstandes oder vielmehr der unbefleckteste Wahrheitssinn. Immer der innige Empfinder, nie der tiefe Ausdenker, nie der Erfinder, nie der prüfende Entwickler der so schnell erblickten, schnell erkannten, schnell geliebten, schnell ergriffenen Wahrheit. Ewiger Schweber, Seher, Idealisierer, Verschönerer, Gestalter aller seiner Ideen, immer halbtrunkener Dichter, der sieht, was er sehen will, nicht der trübsinnig schmachtende, nicht der hart zermalmende, aber der hohe, edle, gewaltige, der mit gemäßigtem Sonnendurst in den Regionen der Luft hin und her wallt, über sich strebt und wieder nicht zur Erde sinkt. Zur Erde sich stürzt, in des Felsenstromes Fluten sich taucht und sich wiegt im Donner der hallenden Felsen umher. Sein Blick nicht Flammenblick des Adlers, seine Stirn und Nase nicht Mut des Löwen, seine Brust nicht Festigkeit des streitwiehernden Pferdes, im Ganzen aber viel von der schwebenden Gelenksamkeit des Elefanten. Die Aufgezogenheit seiner vorragenden Oberlippe gegen die unbeschnittene, uneckige, vorhängende Nase zeigt, bei dieser Beschlossenheit des Mundes viel Geschmack und feine Empfindsamkeit. Der untere Teil des Gesichtes viel Sinnlichkeit, Trägheit, Achtlosigkeit. Der ganze Umriss des Halbgesichtes Offenheit, Redlichkeit, Menschlichkeit. Aber zugleich leichte Verführbarkeit und einen hohen Grad von gutherziger Unbedachtsamkeit, die niemanden als ihm selber schadet. Die Mittellinie des Mundes ist in seiner Ruhe eines geraden, planlosen, weich geschaffenen Guten, in seiner Bewegung eines zärtlichen, feinfühlenden, äußerst reizbaren, gütigen, edlen Menschen. Im Bogen der Augenlider und im Glanze der Augen sitzt nicht Homer, aber der tiefste, innigste, schnellste Empfinder, Ergreifer Homers. Nicht der epische, aber der Odendichter. Genie, das quillt, umschafft, veredelt, bildet, schwebt, alles in Heldengestalt zaubert, alles vergöttlicht. Die halb sichtbaren Augenlider von einem solchen Bogen sind immer mehr feinfühlender Dichter, als nach Plan schaffender, als langsam arbeitender Künstler, mehr der Verliebten als der Strengen. Das ganze Angesicht des Jünglings ist viel einnehmender und anziehender als das um etwas zu lockere, zu gedehnte Halbgesicht. Das Vordergesicht zeugt bei der geringsten Bewegung von empfindsamer, sorgfältiger, erfindender, ungelernter, innerer Güte und sanft zitternder, unrecht verabscheuender, Freiheit dürstender Lebendigkeit. Es kann nicht den geringsten Eindruck von den vielen verbergen, die es auf einmal, die es unaufhörlich empfängt. Jeder Gegenstand, der ein nahes Verhältnis zu ihm hat, treibt das Geblüt in die Wangen und Nase. Die jungfräulichste Schamhaftigkeit in dem Punkte der Ehre verbreitet sich mit der Schnelle des Blitzes über die zart bewegliche Haut. Die Gesichtsfarbe, sie ist nicht die blasse des alles erschaffenden und alles verzehrenden Genius, nicht die wild glühende des verachtenden Zertreters, nicht die milchweiße des Blöden, nicht die gelbe des Harten und Zähen, nicht die bräunliche des langsam fleißigen Arbeiters, aber die weißrötlichte violette, so sprechend und so untereinander wallend, so glücklich gemischt wie die Stärke und Schwäche des ganzen Charakters. Die Seele des Ganzen und eines jeden besonderen Zuges ist Freiheit, ist elastische Betriebsamkeit, die leicht fortstößt und leicht zurückgestoßen wird. Großmut und aufrichtige Heiterkeit leuchten aus dem ganzen Vordergesichte und der Stellung des Kopfes. Unverderblichkeit der Empfindung, Feinheit des Geschmacks, Reinheit des Geistes, Güte und Adel der Seele, betriebsame Kraft, Gefühl von Kraft und Schwäche scheinen so alldurchdringend im ganzen Gesichte durch, dass das sonst mutige Selbstgefühl sich dadurch in edle Bescheidenheit auflöst und der natürliche Stolz und die Jünglingseitelkeit sich ohne Zwang und Kunst in diesem herrlich spielenden All liebenswürdig verdämmert. Das weißliche Haar, die Länge und Unbehaglichkeit der Gestalt, die sanfte Leichtigkeit des Auftritts, das Hin- und Herschweben des Ganges, die Fläche der Brust, die weiße, faltenlose Stirn und noch verschiedene andere Ausdrücke verbreiten über den ganzen Menschen eine gewisse Weiblichkeit, wodurch die innere Schnellkraft gemäßigt und dem Herzen jede vorsätzliche Beleidigung und Niederträchtigkeit ewig unmöglich gemacht, zugleich aber auch offenbar wird, dass der Mut und feuervolle Poet mit allem seinem unaffektierten Durste nach Freiheit und Befreiung nicht bestimmt ist, für sich allein ein fester, plan durchsetzender, ausharrender Geschäftsmann oder in der blutigen Schlacht unsterblich zu werden. Und nun erst am Ende merk ich, dass ich von dem Auffallendsten noch nichts gesagt, nichts von der edlen, von aller Affektation reinen Simplizität, nichts von der Kindheit des Herzens, nichts von dem gänzlichen Nichtgefühle seines äußerlichen Adels, nichts von der unaussprechlichen Bonhomie, mit welcher er Warnung und Tadel, sogar Vorwürfe und Unrecht annimmt und duldet. Doch wer will ein ende finden von einem guten menschen in dem so viele reine menschheit ist alles zu sagen was an ihm wahrgenommen oder empfunden wird beschreibung des älteren was ich von dem jüngern bruder gesagt wie viel davon kann auch von diesem gesagt werden das vornehmste das ich anmerken kann ist dies diese figur und dieser charakter sind mehr gepackt und weniger gedehnt als die vorige dort alles länger und flächer hier alles kürzer breiter gewölbter gebogener dort alles lockerer hier beschnittener so die stirn so die nase so die brust zusammengedrängter lebendiger weniger verbreitete mehr zielende kraft und lebendigkeit sonst dieselbe liebenswürdigkeit und bonhomie nicht die auffallende offenheit mehr verschlagenheit aber im grunde oder vielmehr in der tat eben dieselbe ehrlichkeit derselbe unbezwingbare abscheu gegen unrecht und bosheit dieselbe unversöhnlichkeit mit allem was ränk und tücke heißt dieselbe unerbittlichkeit gegen tyrannei und despotisme dasselbe reine unbestechliche gefühl für alles edle gute große dasselbe bedürfnis der freundschaft und freiheit dieselbe empfindsamkeit und edle ruhmbegierde dieselbe allgemeinheit des herzens für alle gute weise einfältige kraftvolle berühmte oder unberühmte gekannte oder mißkannte menschen und dieselbe leichtsinnige unbedachtsamkeit nein nicht gerade dieselbe das gesicht ist beschnittener angezogener fester hat mehr innere sich leicht entwickelnde geschicklichkeit zu geschäften und praktischen beratschlagungen mehr durchsetzenden mut der sich besonders in den stark vordringenden stumpf abgerundeten knochen der augen zeigt nicht das aufquillende reiche reine hohe dichtergefühl nicht die schnelle leichtigkeit der produktiven kraft des andern aber dennoch wiewohl in tiefern regionen lebendig richtig innig nicht das luftige in morgenrötlichem himmel dahinschwebende gestaltenbildende lichtgenie mehr innere kraft vielleicht weniger ausdruck mehr gewaltig und furchtbar weniger prächtig und rund obgleich seinem pinsel weder färbung noch zauber fehlt mehr witz und rasende laune drollichter satyr stirn nase blick alles so herab so vorhängend recht entscheidend für originellen allbelebenden witz der nicht von außen her einsammelt sondern von innen herauswirft überhaupt ist alles an diesem charakter vordringender eckiger angreifender stürmender nirgends plattheit nirgends erschlaffung ausgenommen im zusinkenden auge wo wollust wie in stirn und nase hervorspringt sonst selbst in dieser stirne dieser gedrängtheit von allem diesem blick sogar untrügbarer ausdruck von ungelernter größe, stärke, drang der menschheit, ständigkeit, einfachheit, bestimmtheit. Nachdem ich sodann in Darmstadt Mercken seinen Triumph gönnen müssen, dass er die baldige Trennung von der fröhlichen Gesellschaft vorausgesagt hatte, fand ich mich wieder in Frankfurt, wohl empfangen von jedermann, auch von meinem Vater, ob dieser gleich seine Missbilligung, dass ich nicht nach Airolo hinabgestiegen, ihm meine Ankunft in Mailand gemeldet habe, zwar nicht ausdrücklich, aber stillschweigend merken ließ, besonders auch keine Teilnahme an jenen wilden Felsen, Nebelseen und Drachennestern im mindesten beweisen konnte. Nicht im Gegensatz, aber gelegentlich ließ er doch merken, was denn eigentlich an allem dem zu haben sei. Wer Neapel nicht gesehen, habe nicht gelebt. Ich vermied nicht und konnte nicht vermeiden, Lili zu sehen. Es war ein schonender, zarter Zustand zwischen uns beiden. Ich war unterrichtet, man habe sie in meiner Abwesenheit völlig überzeugt, sie müsse sich von mir trennen, und dieses sei um so notwendiger, ja tunlicher, weil ich durch meine Reise und eine ganz willkürliche Abwesenheit mich genugsam selbst erklärt habe. Dieselben Lokalitäten jedoch in Stadt und auf dem Land, dieselben Personen mit allem bisherigen vertraut, ließen denn doch kaum die beiden noch immer Liebenden, obgleich auf eine wundersame Weise auseinandergezogenen, ohne Berührung. Es war ein verwünschter Zustand, der sich in einem gewissen Sinne dem Hades, dem Zusammensein jener glücklich-unglücklichen Abgeschiedenen verglich. Es waren Augenblicke, wo die vergangenen Tage sich wieder herzustellen schienen, aber gleich wie wetterleuchtende Gespenster verschwanden. Wohlwollende hatten mir vertraut, Lili habe geäußert, indem alle die Hindernisse unserer Verbindung ihr vorgetragen worden, sie unternehme wohl aus Neigung zu mir alle dermaligen Zustände und Verhältnisse aufzugeben und mit nach Amerika zu gehen. Amerika war damals vielleicht noch mehr als jetzt das Eldorado derjenigen, die in ihrer augenblicklichen Lage sich bedrängt fanden. Aber eben das, was meine Hoffnungen hätte beleben sollen, drückte sie nieder. Mein schönes väterliches Haus, nur wenig hundert Schritte von dem ihrigen, war doch immer ein leidlicher zu gewinnender Zustand als die über das Meer entfernte, ungewisse Umgebung. Aber ich leugne nicht, in ihrer Gegenwart traten alle Hoffnungen, alle Wünsche wieder hervor, und neue Unsicherheiten bewegten sich in mir. Freilich sehr verbietend und bestimmt waren die Gebote meiner Schwester. Sie hatte mir mit allem verständigem Gefühl, dessen sie fähig war, die Lage nicht nur ins Klare gesetzt, sondern ihre wahrhaft schmerzlich mächtigen Briefe verfolgten immer mit kräftigerer ausführung denselbigen text. Gut, sagte sie, wenn ihr's nicht vermeiden könntet, so müsstet ihr's ertragen. Dergleichen muss man dulden, aber nicht wählen. Einige Monate gingen hin in dieser unseligsten aller Lagen. Alle Umgebungen hatten sich gegen diese Verbindung gestimmt. In ihr allein, glaubt ich, wusst ich, lag eine Kraft, die das alles überwältigt hätte. Beide Liebende, sich ihres Zustandes bewusst, vermieden, sich allein zu begegnen. Aber herkömmlicherweise konnte man nicht umgehen, sich in Gesellschaft zu finden. Da war mir denn die stärkste Prüfung auferlegt, wie eine edel fühlende Seele einstimmen wird, wenn ich mich näher erkläre. Gestehen wir im Allgemeinen, dass bei einer neuen Bekanntschaft, einer neu sich anknüpfenden Neigung über das Vorhergegangene der Liebende gern einen Schleier zieht. Die Neigung kümmert sich um keine Antezedentien, und wie sie blitzschnell genialisch hervortritt, so mag sie weder von Vergangenheit noch Zukunft wissen. Zwar hatte sich meine nähere Vertraulichkeit zu Lili gerade dadurch eingeleitet, dass sie mir von ihrer frühern Jugend erzählte, wie sie von Kind auf durchaus manche Neigung und Anhänglichkeit, besonders auch in Fremden ihr lebhaftes Haus besuchenden, erregt und sich daran ergötzt habe, obgleich ohne weitere Folge und Verknüpfung. Wahrhaft Liebende betrachten alles, was sie bisher empfunden, nur als Vorbereitung zu ihrem gegenwärtigen Glück, nur als Base, worauf sich erst ihr Lebensgebäude erheben soll. Vergangene Neigungen erscheinen wie Nachtgespenster, die sich vor dem anbrechenden Tage wegschleichen. Aber was ereignete sich? Die Messe kam, und so erschien der Schwarm jener Gespenster in ihrer Wirklichkeit. Alle Handelsfreunde des bedeutenden Hauses kamen nach und nach heran. Und es offenbarte sich schnell, dass keiner einen gewissen Anteil an der liebenswürdigen Tochter völlig aufgeben wollte noch konnte. Die Jüngeren, ohne zudringlich zu sein, erschienen doch als Wohlbekannte, die Mittleren mit einem gewissen verbindlichen Anstand, wie solche, die sich beliebt machen und allenfalls mit höheren Ansprüchen hervortreten möchten. Es waren schöne Männer darunter mit dem Behagen eines gründlichen Wohlstandes. Nun aber die alten Herren waren ganz unerträglich mit ihren Onkelsmanieren, die ihre Hände nicht im Zaum hielten und bei widerwärtigem Tätscheln sogar einen Kuss verlangten, welchem die Wange nicht versagt wurde. Ihr war so natürlich, dem allen anständig zu genügen. Allein auch die Gespräche erregten manches bedenkliche Erinnern. Von jenen Lustfahrten wurde gesprochen zu Wasser und zu Lande. Von mancherlei Fährlichkeiten mit heiterem Ausgang, von Bällen und Abendpromenaden, von verspottung lächerlicher werber und was nur eifersüchtiger ärger in dem herzen des trostlos liebenden aufregen konnte. Der gleichsam das Fazit so vieler Jahre auf eine Zeitlang an sich gerissen hatte. Aber unter diesem Zudrang, in dieser Bewegung, versäumte sie den Freund nicht, und wenn sie sich zu ihm wendete, so wußte sie mit wenigem das Zarteste zu äußern, was der gegenseitigen Lage völlig geeignet schien. Doch wenden wir uns von dieser noch in der Erinnerung beinahe unerträglichen Qual zur Poesie, wodurch einige geistreich herzliche Linderung in den Zustand eingeleitet wurde. Lilies Park mag ungefähr in diese Epoche gehören. Ich füge das Gedicht hier nicht ein, weil es jenen zarten, empfindlichen Zustand nicht ausdrückt, sondern nur mit genialer Heftigkeit das Widerwärtige zu erhöhen und durch komisch-ärgerliche Bilder das Entsagen in Verzweiflung umzuwandeln trachtet. Nachstehendes Lied drückt eher die Anmut jenes Unglücks aus und sei deshalb hier eingeschaltet. Ihr verblühet, süße Rosen, meine Liebe trug euch nicht. Blühet, ach, dem Hoffnungslosen, dem der Gram die Seele bricht. Jener Tage denk ich trauernd, als ich, Engel, an dir hing. Auf das erste Knöspchen lauernd, früh zu meinem Garten ging. Alle Blüten, alle Früchte noch zu deinen Füßen trug und vor deinem Angesichte Hoffnung in dem Herzen schlug. Ihr verblühet, süße Rosen, meine Liebe trug euch nicht. Blühtet, ach, dem Hoffnungslosen, dem der Gram die Seele bricht. Die Oper Erwin und Elmire war aus Goldsmiths liebenswürdiger, im Landprediger von Wakefield eingefügter Romanze entstanden, die uns in den besten Zeiten vergnügt hatte, wo wir nicht ahneten, dass uns etwas Ähnliches bevorstehe. Schon früher habe ich einige poetische Erzeugnisse jener Epoche eingeschaltet und wünschte nur, es hätten sich alle zusammen erhalten. Eine fortwährende Aufregung in glücklicher Liebeszeit, gesteigert durch eintretende Sorge, gab Anlass zu Liedern, die durchaus nichts Überspanntes, sondern immer das Gefühl des Augenblicks aussprachen. Von geselligen Festliedern bis zur kleinsten Geschenksgabe. Alles war lebendig, mitgefühlt von einer gebildeten Gesellschaft. Erst froh, dann schmerzlich und zuletzt kein Gipfel des Glücks, kein Abgrund des Wehes, dem nicht ein Laut wäre gewidmet gewesen. Alle diese innern und äußern Ereignisse, insofern sie meinen Vater hätten unangenehm berühren können, welcher jene erste ihm anmutig zusagende Schwiegertochter immer weniger hoffen konnte, in sein Haus eingeführt zu sehen, wußte meine Mutter auf das Klügste und Tätigste abzuwenden. Diese Staatsdame aber, wie er sie im vertrauen gegen seine gattin zu nennen pflegte, wollte ihn keineswegs anmuten. Indessen ließ er dem handel seinen gang und setzte seine kleine kanzlei recht emsig fort. Der junge rechtsfreund sowie der gewandte schreiber gewannen unter seiner firma immer mehr Ausdehnung des Bodens. Da nun, wie bekannt, der Abwesende nicht vermisst wird, so gönnten sie mir meine Pfade und suchten sich immer mehr auf einem Boden festzusetzen, auf dem ich nicht gedeihen sollte. Glücklicherweise trafen meine Richtungen mit des Vaters Gesinnungen und Wünschen zusammen. Er hatte einen so großen Begriff von meinem dichterischen Talent, so viel eigene Freude an der Gunst, die meine ersten Arbeiten erworben hatten, dass er mich oft unterhielt über Neues und fernerhin Vorzunehmendes. Hingegen von diesen geselligen Scherzen, leidenschaftlichen Dichtungen durfte ich ihn nichts merken lassen. Nachdem ich im Götz von Berlichingen das Symbol einer bedeutenden Weltepoche nach meiner Art abgespielt hatte, sah ich mich nach einem ähnlichen Wendepunkt der Staatengeschichte sorgfältig um. Der Aufstand der Niederlande gewann meine Aufmerksamkeit. In Götz war es ein tüchtiger Mann, der untergeht in dem Wahn, zu Zeiten der Anarchie sei der wohlwollende Kräftige von einiger Bedeutung. Im Egmont waren es fest gegründete Zustände, die sich vor strenger, gut berechneter Despotie nicht halten können. Meinen Vater hatte ich davon auf das Lebhafteste unterhalten, was zu tun sei, was ich tun wolle, dass ihm dies so unüberwindliches Verlangen gab, dieses in meinem Kopf schon fertige Stück auf dem Papiere, es gedruckt, es bewundert zu sehen. Hatt ich in den frühern Zeiten, da ich noch hoffte, Lili mir zuzueignen, meine ganze Tätigkeit auf Einsicht und Ausübung bürgerlicher Geschäfte gewendet, so traf es gerade jetzt, dass ich die fürchterliche Lücke, die mich von ihr trennte, durch geistreiches und seelenvolles auszufüllen hatte. Ich fing also wirklich Egmont zu schreiben an, und zwar nicht wie den ersten Götz von Berlichingen in Reih und Folge, sondern ich griff nach der ersten Einleitung gleich die Hauptszenen an, ohne mich um die allenfallsigen Verbindungen zu bekümmern. Damit gelangte ich weit, indem ich bei meiner lässlichen Art zu arbeiten von meinem Vater, es ist nicht übertrieben, Tag und Nacht angespornt wurde, da er das so leicht Entstehende auch leicht vollendet zu sehen glaubte. Ende von Teil 3 und Ende von 4. Teil, 19. Buch.